Tief stieg ich in das Tal des Schmerzes, fast bis an den Grund, in die fleischliche Höhle einer sonnenlosen Welt. Hier tanzten die Verwachsenen mit den Senilen, die Kranken und Entehrten sollten ewig sterben. Ich war in Terranola, wo die Tränen versteinern und man aus Blut Tempel baut. Ich spürte Kälte, die nicht nur Haut gärte, in einer farbenlosen Welt. Tausend Jahre trank ich aus des Unglücksquelle, die den Steinen meiner Brust nährte. Tausend Jahre ruhlos durch die Ewigkeit, bis Sehnsucht ganz verschwand. Ich war Kälte, die nicht nur Haut gärte, in einer farbenlosen Welt. Und obwohl des Friedens lang schon Jahre sollte es noch währen, bis er mich trug durch die dunklen Sphären hinauf zum Licht, ins Leben zurück, hinauf zum Licht, ins Leben zurück.